Dialoge, Seite 37. Gestatte vorerst, dass ich deinen politischen Mechanismus einer Prüfung unterziehe. Du stellst das Gleichgewicht unter den drei Gewalten her und verweist jede in eine streng umgrenzte Abteilung. Die eine soll die Gesetze machen, die andere sie anwenden, die dritte sie vollstrecken. Eine wunderbare Sache, solch eine Verfassungsschaukel. Du hast für alles vorgesorgt, alles geregelt, bis auf die Bewegung. Der Triumph deines Systems wäre nicht die Tätigkeit, sondern die Unbeweglichkeit, wenn der Mechanismus mit Genauigkeit arbeiten würde. Bei den ersten Gelegenheiten wird durch den Bruch eines der Glieder, die du so sorgfältig geschmiedet hast, die Bewegung eintreten. Glaubst du wirklich, dass die einzelnen Gewalten lange innerhalb der verfassungsgemäßen Grenzen bleiben werden, die du ihnen gezogen hast, und dass sie sie nicht schließlich überschreiten werden? Wo gibt es insbesondere einen Herrscher, der ohne Vorbehalt die passive Rolle übernehmen wird, zu der du ihn verurteilst? Einen Herrscher, der nicht in seinem Inneren daran denken wird, die streitenden Mächte zu stürzen, die seine Tätigkeit behindern? In Wirklichkeit wirst du alle Kräfte gegeneinander ausgespielt, alle Unruhe hervorgerufen, alle Parteien mit Waffen versorgt haben. Du wirst die Macht dem Ansturm aller ehrgeizigen Bestrebungen ausgeliefert und aus dem Staat eine Arena gemacht haben, in der sich die entfesselten Parteien bekämpfen. Nur kurze Zeit und überall wird Unordnung herrschen.